Pogo-Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Pogo-Radio. Im Muttergebäude beim Mutterfunk. Pogo-Radio. Die wöchentliche Dosis Punk, Rock, Anarchie und Bier. Pogo-Radio. So gut. Einen wunderschönen guten Abend hier im Pogo-Radio. Hier ist der Chris Krascher von der Band Fucking Angry und ich habe heute die Ehre, zu Gast zu sein bei Rüdi Himmelsberger, seines Zeichens Radiomoderator vom Bermuda-Funk und anderen Formaten, ich weiß es nicht so genau. Und ich sitze in einem schönen Assi-Hochhaus mitten in Köln und freue mich darauf, deinen Fragen Rede und Antwort zu stehen. Ja, guten Abend. Ja, vielen Dank für die tolle Ansage hier. Moment, eins muss ich noch ergänzen. Wenn heute nicht der 1.2.2016 ist, dann handelt es sich hierbei um eine Wiederholung. Nee, wenn der 3.2. ist, dann... Echt? Ja, ach, scheiße. Das wird ja aufgezeichnet für Bermuda-Funk. Perfekte Scheiße. Ja. Erster Fehler. Auf 105,4 und 89,6 in Heidelberg. Und ja, aber fast, ne? Ja. Aber du bist ja jetzt zum letzten Mal eingeladen. Du kommst ja nochmal und dann... klappt es bestimmt besser. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, auf jeden Fall. Und tschüss. Tschüss. Ja, für jede Sprechpause haben wir vereinbart einen Schnaps. Also jetzt bloß keine Sprechpausen. Weiter geht's. Ja, wie du bist ja ein fleißiger Pogo-Radio-Hörer. Und du weißt ja, dass ich ja keine so einen Fragenkatalog habe, sondern dass ich mich eigentlich so Blind-Date-mäßig auf die ganze Sache einlasse. Das erklärt einiges. Ich weiß ja eigentlich so kaum was von dir. Wir haben uns irgendwo vom Sonic Ballroom getroffen. Als ich nicht mehr reinkam und keine Karte mehr bekommen habe und durch dann habe ich ausgelacht. Ja, da habe ich mich ausgelacht und dann habe ich dich gefragt, ja, komm du mal bei mir in die Sendung. Ja, irgendwie so war das. Ja. Zuletzt habe ich gehört, der Nils hätte gesagt, ich soll in deine Sendung kommen. Ich weiß auch nicht, wie der da drauf kommt. Welcher Nils? Hier, Punkstelle. Punkstelle Nils. Ich weiß immer nicht, wer der Schöne ist und wer der andere. Ja, der eine ist der Punkstelle Nils, der andere ist der Schöne. Ach so. Ja. Ja, dann meine ich den Punkstelle Nils. Ja. Den habe ich auch selber erst vor kurzem kennengelernt. Und genau, so kam das. Der meinte, ich soll mal hierher kommen. Ja, genau. Ja, genau, den habe ich mal gesagt, das soll mal, wenn er ja so oft in Bonn rumhängt, das soll mal hier die fucking angry Leute ansprechen. Die sollen mal unbedingt bei mir in die Sendung kommen. Das war ungefähr vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren. Ich glaube, seitdem hat er auch ganze zweimal in Bonn rumgehangen. So viel bietet die Stadt jetzt auch nicht für. Ja, doch, der ist da oft. Für Kölner. Der ist da oft im Bla und in dem, wie heißt der Laden da? Mit dem Club? Nee. Ja, Bla. Bla und das andere heißt? Kult 41. Genau, genau. Wirklich wunderbare Läden. Also Kult 41. Gut, dass es sie gibt, sonst sähe es ganz, ganz, ganz schlecht aus. Kult 41 finde ich wirklich wunderbar. Besonders mit diesem Raucherbus. Ja. Man muss kreativ sein heutzutage, um die Leute nach Bonn zu locken. Ja. Da braucht schon einen Raucherbus. Ja, und extra für Auswärtige ist es die Sendung auch, die Sendung sage ich schon, die Konzerte auch immer frühzeitig auf, dass man noch einen rechtzeitigen. Genau, ich denke, deswegen ist das auch so gemacht, also von der Stadt Bonn haben die das so gesagt, dass alle Konzerte generell um 22 Uhr enden, damit alle Kölner wieder nach Köln kommen auch. Genau, und dann auf die richtigen Konzerte fahren können. Nach Düsseldorf. Ja. Oder umgekehrt. Mhm. Genau, ja. Danke, Stadt Bonn, dafür. Ja, du bist jetzt bei Fucking Angry, einer der angesagtesten Deutschpunk-Bands in Deutschland oder in Bonn. Oho, oh. Ich habe ja gehört, du findest die neue Platte nicht so geil. Ach ja. Nee, ich habe mir mehr versprochen. Okay. Sagen wir so. Also ich glaube, ich habe gesagt, vom Demo war ich sehr begeistert und auf die neue Platte habe ich mich gefreut. Bloß die ging dann halt so einfach so durch und ich bin irgendwie... nicht irgendwie großartig an irgendeinem Lied hängen geblieben. Okay. Also die erste, diese Demo, ne, die fand ich schon richtig geil. Da habe ich gedacht, jetzt kommt nochmal so richtig noch ein drauf. Das ist immer verkehrt, zu hohe Erwartungen zu haben, glaube ich. Ja. Eigentlich musst du immer dran gehen mit der Einstellung, boah, das wird bestimmt total kacke jetzt. Ja, oder sich halt gleich nach dem ersten Demo auflösen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Kam für uns jetzt nicht in Frage. Wir sind ja noch in der Findungsphase. Vielleicht wird ja das nächste, ja, vielleicht wieder besser. Ich weiß nicht. Ja. Vielleicht wird es dir wieder besser gefallen. Das Erste, was mich... Aber zurückbesinnen auf unsere Demo-Tage. Der erste Störmoment an der Band war eigentlich, dass ihr ja, heißt ja Fucking Angry, ne? Das weiß ich nicht. Das sagen immer alle. Das ist so im Sprachgebrauch, sagen wir mittlerweile angekommen. Das kann ja auch Ficking Angry heißen. Zum Beispiel, oder Fucking oder Fucking Angry. Stimmt, ja. Oder wie der Knock sagt, dein werter Kollege, Fucking Angie. Ah, Fucking Angie. Ah ja, wenn man es Englisch aussprechen will, dann ist man da auf dem richtigen Weg. Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, die Engländer haben auch was dagegen, dass Fucking Angry Fucking Angie ausgesprochen wird. Wie kam der zu diesem Stern? Wie habt ihr euch den Stern verdient? Ich habe erstmal beim Casting natürlich damals gesessen und, na Quatsch. Wir haben uns da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ehrlich gesagt, wir waren froh, einen Namen gefunden zu haben, den wir alle gut fanden. Und ich glaube, der Daniel fand den gar nicht gut. Mhm. Unser Gitarrist fand den gar nicht gut, den Namen. Wir haben ihn trotzdem genommen, weil die Mehrheit ihn gut fand. Der ja auch schon hier in der Sendung war und von seiner erfolgreichen Hühnerzucht gesprochen hat. Genau, und seiner nicht minder erfolgreichen Band Mofa-Bande. Und seinem Sampler. Genau. Ja. Den Goethes Erben oder so? Nee. Genau. Beethovens Fluch heißt der gute Sampler. Schurzen Records, das gute Label. Und wir kamen eigentlich auf Fucking Angry nach einem Tag Überlegung und haben dann gesagt, okay, Sternchen muss her, weil. Und Teile dessen, was ich jetzt sagen werde, werden vielleicht deine Zuhörer etwas verunsichern. Und Hörerinnen. Hörerinnen, Entschuldigung. Ja. Ich habe das immer noch nicht so ganz drin. Und wie ich auch in der letzten, vorletzten Sendung gelernt habe, es gibt ja auch noch die nirgendwo dazugehören. Ne? Das sind ja die... Man darf nicht vergessen, ich bin ja auch ein bisschen aufgeregt. Ist ja dann wahrscheinlich so ein Transgender-Sternchen, oder? Das habe ich selber auch noch nie gehört. Ja. Also... Ich lerne das alles gerade ganz kennen. Das ist eine wunderbare neue Welt für mich. Genderstar, ja. Ich bin ja auch nicht so der Typ, der da irgendwie... Da ich heute der Einzige bin in der Band, der hier anwesend ist, müssen die anderen sich leider damit abfinden, dass ich jetzt hier auch erzähle, was ich meine. Okay. Und gerade grandios im Stich gelassen worden von meinen Bandkollegen heute. Und Kolleginnen. Du hast mich. Ja. Yeah. Absolut. Meine werte Kollegin Bex scheut die Öffentlichkeit und ist deswegen heute Abend nicht hier. So. Ja, aber ich habe da schon so, beim WDR kam ja mal so ein Filmbeitrag über eure Sendung. Ja. Und da hat sie sich der Öffentlichkeit nicht gescheut. Aber hier in der Sendung scheut sich die Öffentlichkeit, obwohl es ja hier viel intimer ist als jetzt beim WDR. Aber es fühlt sich dennoch irgendwie komisch über an. Erzählt, dass ihr Hobby ist Glasmalerei oder sowas, ne? Oder wie war das? Ja, ich habe da jetzt auch nicht so genau zugehört. Ja. Fand das jetzt nicht so. Also, das wurde uns ja eingebrockt von unseren Labelchefs. Die haben dann gesagt, hier, mach das mal, weil der WDR gesagt hat, die Labelchefs sind zu langweilig in Personen, deswegen lieber eine Band von euch. So war das damals. Dieses berühmte DIY-Label Rilrec. Ja. Genau, die machen alles selber. Ja, die schicken auch ein WDR selber zu ihren Bands. Genau. Die haben halt einen WDR am Start, der sich um sie kümmert und aber sie groß rausbringen will. Ja. Es hat jetzt nicht so viel gebracht und es war komisch. Wie gesagt, ich finde es jetzt auch gerade ein bisschen komisch, hier zu sitzen, weil ich finde, das hat so ein bisschen was von einem Vorstellungsgespräch, weil so gut kennen wir uns nicht. Wir haben uns einmal gesehen erst. Und auch einmal gesprochen, mehrfach gesehen, aber erst einmal gesprochen. Wo siehst du dich in 5 Jahren? 5 Jahre. Ich hoffe, dass ich noch das große Glück haben werde, auch in 5 Jahren noch in dieser wundervollen Band spielen zu können. Und dass mir nicht die Ideen ausgehen, bei welchen Bands ich klauen kann, damit das weiter so gut läuft. Und wir das wirklich große Privileg haben, so viele schöne Konzerte spielen zu können. Ja, okay, eingestellt. Und neue Leute kennenlernen und so weiter. Ja. Wirklich, also großartig. Ja, ihr seid ja gerade auf Tour, ne? Wir sind immer ein bisschen sporadisch auf Tour, das ist aber keine Tour, weil es immer nur einzelne Konzerte sind und maximal 2 am Stück, weil meistens müssen wir dann zurück in unsere Jobs und in unsere Betten. Wir müssen dann auch zwischendurch immer Salbeitee gurgeln, damit die Stimme wieder da ist am nächsten Tag. Nö, weil ich da gesehen habe, ich habe mich ja informiert, da spielt ihr ja als nächstes in Hamburg, im Gängeviertel, ne? Genau, kommt in die Gänge, Leute, wenn ihr gerade um die Ecke seid. Was war das letzte Konzert? Das war jetzt am Samstag, das kann noch, müsste ich eigentlich noch wissen. Beensberg. Im wunderbaren Beensberg im UFO. Ja, mit der Band. Jetzt ist richtig. Pogen-Problem. Ganz genau. Ja. Ganz hervorragende, reizende junge Menschen, die echt gute Musik machen und noch politisch was zu sagen haben, auch auf der Bühne. Und das alles mit so einem modernen Touch. Also ich bin sehr begeistert, dass es junge Menschen gibt, die so schöne Musik machen. Ja, hat mich auch überrascht. Ne? Ich hatte auch irgendwie überhaupt keine Vorstellung, als sie sich hier angekündigt haben, aber ich war dann wirklich positiv sehr überrascht von dieser Band. Ja. Hättest du nicht diese Doppelbuchung mit Tarek gehabt, hätten Jungs vielleicht auch, wären die vielleicht auch mal zu Wort gekommen. Ja, aber so war halt der Tarek da, der sie die ganze Zeit nur gelobt hat. Ne? Der hat sie ist ja auch was, ne? Der über den Klee gelobt. Hätt der wollte ich, auch nur über die Jungs gedacht, sprechen. Hätte ich nicht gedacht, ne? Weil ich hätte eigentlich gedacht, der macht die total fertig und rund. Ne? Ja, eigentlich bist du ein bisschen zu kurz gekommen in der Sendung. Aber ja, ich muss ja nicht kurz kommen. Ich habe jede Woche Sendung. Also ich kann ja auch mal irgendwie niemand einladen, dann habe ich die Sendung komplett für mich. Ja. Wäre ja auch mal. Aber ist ja langweilig. Mach das mal. Ja, das ist ja wie Anruf. Könntest du eine Konzeptsendung machen, wo du zum Beispiel über die Jugend oder was? Oh nee, ich weiß nur ja gar Liedern nicht. Nur mit Liedern so von Youth Avoiders, Youth Brigade, Loser Youth. Ach so. Wasted Youth. Sonic Youth. Sonic Youth, ja. Mach doch mal. Nur so eine Anregung als Zuhörer. Ja. Vielleicht auch mit Gästen, ist auch egal. Ja, eigentlich brauche ich immer einen Gast, weil sonst ist es wie Anrufbeantworter voll Quatsch. Pro Sendung so ein Konzept, das wäre doch eigentlich mal, hat man einen roten Faden, an dem man sich entlanghangeln kann. Das habe ich schon oft gehabt, ne? Okay. Ja, also so Sendungen mit einem Motto. Ja, ich also nicht oft, aber auch nicht so oft jetzt, nicht wo oft, ich gelogen habe. Nicht oft, aber so einmal im Jahr vielleicht. Okay. Ja. Ja. Dann war ich das eine Mal wahrscheinlich gerade nicht Zuhörer, weil ich, weiß ich nicht, vielleicht auf einem schönen Konzert war im Bla oder im Kult 41. Sind ja oft montags die Konzerte, weil die Bands eigentlich nur montags in Bonn spielen, weil die sonst einen Day off hätten. Sonst spielt da keiner in Bonn. Wie ist denn eigentlich Bonn? Das war ja mal Hauptstadt, ne? Bundeshauptstadt. Da habe ich noch nicht da gewohnt, aber seit ich dort wohne, ist da ist es eigentlich so viel. Man muss sich schon selber kümmern. Ist es so ein Wendeverlierer, die Stadt? Ja, ja. Durchaus. Vorher waren die ganze Zeit die coolen Politiker da und jetzt alles weg. Die versuchen sich ja noch mit Mühe und Not dagegen zu wehren, dass komplett alles nach Berlin versetzt wird. Ja. So ein paar Ministerien und so sind ja noch da, deswegen müssen immer die armen Politiker hin und her pendeln. Ich bin sehr bestürzt darüber. Mhm. Ich fände es gut, wenn alle wieder zurück nach Bonn kämen. Dann wäre da wieder was los. Und wir könnten in Sicherheit auf den Straßen leben aufgrund des erhöhten Polizeiaufgebotes. Wobei das eigentlich das Einzige geblieben ist, was von der Zeit noch übrig ist, sind die Polizisten und das Ordnungsamt, die sich hervorragend darum kümmern, dass wir alle sicher und zufrieden leben können. Trotz Flüchtlingen. Ja, Bonn ist ja eigentlich eine ganz zierliche Stadt. Das heißt immer Bettungsstadt Bonn, ne? Wird ja öfters besungen in irgendwelchen Liedern. Ich glaube, eine Band hat das mal gesagt und seitdem. Kanalterror oder sowas, ja. Ja, ja. Seitdem aber ist das ist so. Ja. Vielleicht ist das auch die einzige Band, die es jemals geschafft hat, über die Grenzen Bonns hinaus bekannt zu werden. Nee, nicht ganz. Also es gibt da schon ein paar gute Bands, auch immer noch, wie man auf dem Beethovens Fluch-Sampler zum Beispiel sich anhören kann, der letztes Jahr auf Schurzen-Records erschienen ist. Genug der Werbung. So, ich würde sagen, wir spielen mal ein Lied. Ja, können wir machen, ja. Kackschlacht war das gerade eben. Warum hast du das gewünscht? Weil ich die beiden Kackschlachter ganz hervorragend finde. Ich finde, das eine der besten Punkbands deutschsprachigen Raumes momentan. Ich hoffe, dass sie auch noch sehr lange oft weiter erzählt, dabei sind. Sind halt eine, so, mehr so eine Liveband, oder? Ich habe alle drei EPs, die sind alle großartig und live ist das auch spitzenmäßig. Mhm. Zuletzt in Köln gesehen. Im AZ? Ja, genau. Da habe ich sie, glaube ich, auch gesehen. Ja, wo der Schlagzeuger dann so auf sympathische Art und Weise sein Schlagzeug abgebaut hat beim letzten Lied. Kann sein, dass ich gerade beim Rauchen war. Ja, der hat einfach nach für nach, während das Lied noch lief, sein Schlagzeug abgebaut und in die Ecke gepfeffert, ein Teil nach dem anderen. Und dann war das Lied zu Ende, als das Schlagzeug komplett in der Ecke lag, zerdengelt. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ihr letzter Auftritt, keine Ahnung. Ja. Oder er kauft sich einfach ein neues Schlagzeug. Ja, oder vielleicht hat er es ja ausgeliehen von der Vorband. Das kann auch sein. Ja, dann passt es ja wieder. Egal welche Variante, ich fände es richtig geil. Und deswegen habe ich mir die ausgesucht heute. Deshalb haben wir sie schon gespielt und jetzt läuft Panzerband. Die sich auch schon aufgelöst haben, leider. Panzerband hat sich schon aufgelöst. Die haben gerade ihre letzte Tournee gespielt. Wir dürften auch einmal mitspielen, das war sehr schön. Und jetzt schwelge ich in Erinnerungen und höre mir das Lied nochmal an. Dann Panzerband löst sich auf, das ist ja aber auch Ja. Traurig. Aber die machen bestimmt auch weiter Musik. Ja, sicher. Ja, du hast ja bestimmt auch in anderen Bands schon vorgespielt, oder? Ja. Wo? Verschiedene. Wildgift vielleicht? Diverse. Nein, Wildgift nicht. Nee. Ist auch eine Bonner Band, ne? Ja, ist eine Bonner Band, die auch immer noch sporadisch aktiv ist, mit wechselndem Gesang. Auch super, super, duper nette Leute alle. Kann man nicht anders sagen. Mag ich sehr gerne. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Eigentlich waren wir gerade bei Panzerband. Ich wollte doch ein bisschen über Panzerband reden. Ja, mach. Nee, komm, spiel das Lied doch einfach. Jetzt sag mal was zu der Band, wo kommen die her? Drauf. Wo kommen die her? Wer jetzt? Panzerband. Das weiß ich doch nicht. Weißt du nicht? Nee. Weißt du überhaupt was über die Band? Spielt keine Rolle. Außer, dass es nette Leute sind. Ja. Ich kenne eigentlich nur nette Leute. Ich brauche Geld, heißt das Lied. Ab dafür. Ich möchte über Geld sprechen. Nee, punkten kann ich nicht. Ich habe getippt, die Band kommt aus Kiel, aber Fehlanzeige, sie kommt aus Flensburg. Welch Fehler. Haben wir das Geräusch? Dabei sind es ja bestimmt, ja. Hört, dann weiß man Flensburg. War gerade ein Punkt aus Flensburg, oder was? Nee, das ist so ein Bier, was man so öffnet. Ach so. Ja, Flensburg, wer hätte das gedacht? Ich glaube, ich wusste es irgendwo tief im Hinterkopf, aber das konnte ich jetzt nicht so... Deinem aber Herzen. Du hast mich auch eben gefragt, in welchen Bands ich so gespielt habe. Ja? Das hatte ich auch nicht so ganz parat, aber... Das erzähle ich auch immer so total ungerne, weil die alle eigentlich so dahingedümpelt sind über Jahre, ohne dass man groß rumgekommen ist. Das war Serbischer Männerpuff, das war Monster Mash, eine Horror-Punk-Band, das war Water Pistol Suicide, Deutschpunk, das war Nette Enkels, ebenfalls Deutschpunk. Mhm. Und da wahrscheinlich keiner der Zuhörer jemals was von einer dieser Bands gehört hat, ist das auch relativ unspektakulär. Was war die erste? Männerpuff? Serbischer Männerpuff. Serbischer, das ist doch mal ein ordentlicher Bandname. Ja. Damit kann man... Mir ist es nicht peinlich. Ja. Anderen Mitgliedern von damals schon. Ja. Ich erwähne nicht welche. Ja. Aber eigentlich, es war eine ganz solide... Ja. Ja, es ging schon auch schon fast in Richtung Hardcore-Punk. Aber halt mit sehr pubertären Texten. Ja, muss man auch mal gemacht haben. Ja, der Humor war damals eben noch ein anderer. Und manchmal wünsche ich mir, viele Leute würden sich ein bisschen dieses Humors noch behalten. Auch ins hohe Alter. Aber leider ist dem nicht so. Deswegen, ja, ist dein Bier leer. Bier ist leer. Deswegen ist dein Bier leer. Muss Neues her. Genau. Zum Glück hast du es nicht weit bis zum Kühlschrank. Ich mach hier mal so eine. Wie lebst du es hier eigentlich so in einem Assi-Hochhaus? Sag mal. Ist ja gar kein Assi-Hochhaus. Was? Ne? Ja. Wegen der Rezeption unten und dem Kiosk. Ja, wegen dem Kiosk. Gehobener Standard. Nee, wegen dem Spielsalon. Oh, geil. Also dem Spielsalon. Ja. Hat er offen noch? Ja, der hat immer. Ich weiß nicht, ob der immer offen hat, aber. Oh, ich muss nämlich ein bisschen Bandgage verspielen gleich. Ich war da nur einmal drin zum Geld wechseln, weil der Kiosk nicht wechseln konnte. Ansonsten habe ich da keine Ahnung. Aber ich habe ja schon mal eine Sendung gemacht mit jemand, der in Spielsalons arbeitet. Aha. Und der hat mich da mal ein bisschen aufgeklärt. Der Georg. Von? Von nix, von keiner Band. Nix. Nix gut. Nee, von keiner, er spielt in keiner okay. Band. Okay. Er arbeitet halt oder hat gearbeitet als Reparateur von so Automaten. Okay, und deswegen hast du ihn eingeladen. Ach, schön. Nö, weil ich einfach, weil ich ihn halt gern mag und es immer eine gute Möglichkeit, jemanden einzuladen. Er hat einen Punkrock-Background. Und ein bisschen Bier trinken, ja klar. Also, na gut, das war mal ein Grund. Ja, ja. Das war ein ja, Grund. Ja, ja, genau. Ja. Hat auch einen guten Musikgeschmack und von daher reicht das ja eigentlich voll aus. Also man muss nicht irgendwie jetzt bei Fucking Angry spielen, um hier in die Sendung eingeladen zu werden. Ja, man kann Everybody's auch, Darling. Man kann auch einfach nur Mensch sein und ja, man braucht auch nicht unbedingt Bier trinken. Es gibt auch Leute, die kommen her und trinken nix. Ja. Was ich halt jetzt, also ein bisschen Wasser trinken wäre nicht schlecht, wegen, dass man keinen trockenen Mund hat. Boah, ne, ja. Das geht auch mit Bier eigentlich ganz gut. Ja. Man darf nicht aufhören zu trinken, das ist ja. Das Trick. Ich traue mich gar nicht zu sagen, was es für ein Bier ist heute. Schäme mich. Nee, lass mal. Keine Werbung. Nee. Dieses Bier macht schon genug Werbung im Fernsehen. Ja. Mhm. Apropos Fernsehen. Ja, genau. Ihr habt ja euren Fernsehauftritt gehabt. Das hat wahrscheinlich Monate gedauert, bis der im Kasten war, oder? Ich glaube schon, weil die dann irgendwie doch immer noch neues Material brauchten. Und selbst als das Material abgedreht war, brauchten die noch mehr Material und haben sich dann einfach irgendwas einfallen lassen, was sie dann noch das ist jetzt aber auch insgeheim nicht so, reingeschnitten haben. Das ist haben. Aber auch nicht so richtig professionell, ne? Doch, ich glaube, das ist hochprofessionell. Das ja. Wird immer so gemacht im Fernsehen, dass wenn man irgendwie dann noch was braucht, weil wir im Endeffekt nicht genug Interessantes geliefert haben, natürlich. Ach so, ja. Dann haben die einfach so ein paar Interviews aus dem Off, die eigentlich gar nicht gefilmt wurden, noch reingeschnitten mit anderen Bildern. So. Was kannst du anderen Bands empfehlen, wo auch irgendwie mal der WDR klingelt oder irgendein anderer Fernsehsender fragt, ob sie nicht irgendwie ein Porträt von ihnen machen könnten? Auf jeden Fall machen. Ja? Keine Frage. Gar also ihr bereut es nicht? Nein, es hat einen super geilen Shitstorm ausgelöst. Ehrlich? Auf der WDR-Seite. Achso, auf der WDR-Seite, also nicht auf eurer. Nee, ja. Auf der WDR-Seite. Das hat schon sich dafür alleine gelohnt, dass die Leute geschimpft haben. Wie kann man so viel... Pfui, ihr Gutmenschen. Ja, wie kann man so viel Sendezeit für solche Loser ausgeben? Oder genau, wie kann das sein? Ne? Die sind da nur am Saufen. Ja. Und wenn ihr doch Flüchtlinge so gerne habt, warum lasst ihr die nicht bei euch zu Hause wohnen und so? Ja, fand ich spitze. Würde ich immer wieder machen. Total geil eigentlich. Außerdem hat das in Bonn eine große Tradition. Alle Bonner Bands haben sich immer nicht gescheut, in Fernsehsendungen zu gehen, egal wie blöd das Format auch war. Nee, ist auch. Warum soll man irgendwie sein Licht unterm Scheffel halten, ne? Es ist unterhaltsam. Ja. Man hat natürlich leider keinen Einfluss darauf, was nachher nach dem Schnitt mit dieser Doku passiert. Es ist wir haben sehr viel Interessantes erzählt, was gar nicht reinkam. Und natürlich wurde es auch wahrscheinlich bewusst so geschnitten, dass wir immer ein Bier in der Hand hatten. Ja, ich hatte auch schon irgendwie die Erfahrung mit so einem Fernsehsender gemacht. Das war damals Arte Tracks. Da wurden wir gefilmt für das Projekt Sabotakt war das damals. Wir waren da mit Boxpartys unterwegs und wir haben dann auch gedacht, ja, wenn die erstmal da sind, ne, dann zeigt man denen, was Sache ist. Und das ist aber eine total falsche Herangehensweise, weil die eigentlich, also ich glaube, das ist bei allen Fernsehsendern so, die informieren sich vorab über das Projekt, was sie halt machen wollen, schreiben dann komplett so eine Art Drehbuch, so eine Handlung. Und dann gehen sie einfach nur am Schluss, wenn alles fertig geschrieben ist, wenn die Texte stehen, also mehr oder weniger die Texte, also es ist ja eine Doku, ihr habt ja die Texte, ne? Aber wenn sie dann alle O-Töne eingefangen haben, die sie für ihre Skript brauchen, das vorher schon feststeht, wenn alle, ne? So, wir brauchen eine Einstellung, wo ein Punker irgendwie im Sonnenuntergang Bier trinkt. Einer muss dann irgendwie am Rhein sitzen, der andere sitzt irgendwie in einem ehemaligen Atomschutzbunker. Ja, das kann man alles vorhaben in unserer Doku. Ja, und wenn wir alle diese Aufnahmen haben, dann ist die Sache fertig. Wahrscheinlich war das gleiche Drehbuch. Ja. Die haben einfach das gleiche Drehbuch nochmal genommen. Ja, und das ist halt dann so ein fertiges Ding und dann darf man nicht denken, ja, wenn erstmal das Mikro offen ist, dann kann ich sagen, was ich denke. Vergesst es. Nee, also ganz ehrlich, ich hatte den Eindruck, die Regisseurin war da sehr engagiert, die hatte Bock da drauf, die hat das auch alles sehr frei gemacht, das heißt, sie hat uns viel Spielraum gelassen, wo wollt ihr das gerne drehen, alles, was wäre euch wichtig, was drin ist und so, das war alles schön und gut. Nur wenn euch jemand fragt, mögt ihr mal bitte eine Platte auflegen, die ihr gern magt und dann hinterher was ganz anderes gespielt wird in diesem Moment. Ja, der kann für eine Ärzte, ne? Genau, das wurde ja schon mehrfach jetzt lustig erwähnt, dass dieses Schrei nach Liebe, was ich da in dieser Demo angeblich auflege auf EP, eigentlich User Voiders war. Mhm. Naja. Und der Max von Rilreck hat das gerne nochmal aufgegriffen, um nochmal so einen Running Gag draus zu machen. Klar. Wie ich dann zum Beispiel ein User Voiders T-Shirt trage und er mir dann auf Fotos von dem Auftritt an die Ärzte-Logo da rein retuschiert. Ja, schön. Ich bedanke mich dafür. Ja, ja, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Ne? Es hätten auch tote Hosen sein oder können. Oder böse Onkels. Oder böse Onkels. Ah! Ich merke schon, du willst einen Schwedenkräuter trinken. Ich bin heiß drauf. Ja. Das tut der Stimme auch gut. Also ich bin so ein leicht stimmlich angeschlagen seit dem Wochenende. Deswegen so ein bisschen Kräutergurgeln kommt ganz gut, glaube ich. Außerdem wird das Zeug sonst nie leer. Ja, ich hätte ja gedacht, dass du irgendwie vom Daniel irgendwie so noch ein paar Hühnereier mitbringst oder sowas. Hättest du bitte vorher sagen sollen. Also hätte ich gerne gemacht. Ja? Ja, er säuft ja quasi in Hühnereier. Ja. Ja, könnte er so ein Eierlikör oder sowas draus mauen. Ey, das wäre mal ein helles Zeug lang, Sache. Wir könnten das auch als Merchandise verkaufen dann vielleicht. Ja. Fucking Angry Eierlikör. Ja, oder zum Beispiel Mayo. Mhm. Auch gut. Mayonnaise. Also ich finde, es gibt noch kein veganes Ersatzprodukt für Mayo, was annähernd so schmeckt. Wobei mir da jetzt viele Leute wahrscheinlich widersprechen werden, die sich da mehr mit beschäftigt haben. Aber doch, es gibt ja vegane Mayonnaise, aber es gibt bestimmt Thema. Was wichtig ist, dass man vielleicht auch mal ein Ersatzprodukt für vegane Produkte nimmt. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel mit echten Eiern. Ja. Sollte mal einer drauf kommen. Ja. Die Idee. Okay. Ja, was ist denn mit dem Schwedenkräuter? Wie machen wir das jetzt? Ja, wir spielen jetzt ein Lied von Fucking Angry, weil nämlich der Chris spielt zufällig in dieser Band. Du bist der Gitarrist, ne? Nee, ich spiele Bass, das ist so eine Art große Geige. Ah, ja, und die Bassisten sind eigentlich die coolsten in der Band eigentlich, das weiß ich aus Erfahrung. Was, warum? Wie kommst du auf diese Annahme? Weil ich selber jahrzehntelange... Sehr gut. Ja, Bassisten sind ja die irgendwie... zu schlecht waren für Gitarre. Genau, exakt so war mein Werdegang. Ich habe in allen vorherigen Bands, die ich eben genannt habe, Gitarre gespielt. Ja. Und habe aber immer noch selbst nach 10 Jahren, immer noch alle Solos verkackt regelmäßig. Da habe ich gedacht, so, vielleicht besser 2 Seiten weniger. Und dann klappt das. Ja. Und siehe da, klappt. Ja, wir spielen jetzt Ordnungsamt. Das Lied gibt es eigentlich nur original auf dem Beethovens Fluch. Korrekt. Genau, oder das halt ist sonst unveröffentlicht. Das heißt, nur die wenigen Leute, die diesen Sampler gekauft haben, kennen das wahrscheinlich. Wie viele sind da weggegangen eigentlich so? Es sind noch wenige übrig. Ich weiß nicht, wie viele noch bei den Bands selber jeweils sind. Die haben Zahlen alle so nicht irgendwie bekommen. Ich würde fast sagen, von 500 gemachten Exemplaren sind bestimmt 400 weg oder mehr. Naja, ordentlich. Es gibt noch wenige. Ja. Und ich hoffe, dass das bald ein begehrtes Sammlerobjekt wird, genau wie die ersten beiden Teile. Und, und dann verkaufst du deine 10 Stück. Ja, genau. Ja. Richtig, so sieht's aus. Ja. Ich werde die natürlich sehr gut in einem Tresor aufbewahren, bis dahin, dass keine Luft, kein Stäubchen drankommt. Und das Lied Ordnungsamt, das habe ich übrigens geklaut von Ignite. So, los geht's. Die Menschen wollen einfach eine lebenswerte Stadt haben, wollen eine saubere Stadt haben, wollen Maßnahmen gegen den Vandalismus gesetzt haben. Und hier wird das Ordnungsamt natürlich eingreifen. Es gibt gewisse Regeln für das Zusammenleben und diese Regeln sollten auch vom Ordnungsamt dementsprechend untermauert werden. Also nach dem Kotzen würde ich es jetzt nicht unbedingt trinken, aber weil es schmeckt schon so ein bisschen nach Magensaft. Ja, das ist, geht in die Richtung, ne? Aber wie du es schon sagst, so, es ist unser einziges gewöhnt, zuckerhaltige Getränke zu trinken. Und das ist wirklich mal arschbitter. Ja, auch Schwedenbitter genannt. Ach, deshalb? Ja. Das kommt ja daher, weil damals irgendwie im 30-jährigen Krieg die Schweden ihre Opfer, Feinde, Gefangenen dazu gezwungen haben, als, also das war so eine Art von Strafe oder Folter, Jauche zu trinken. Okay. Also der kommt nicht aus Schweden, ja, sondern... Aus der Jauchegrube. Der kommt sozusagen von diesem Ritual halt da, Jauche zu trinken. Aha. Obwohl die Frage ist, ob das wirklich, ob Jauche auch bitter schmeckt. Müssen wir mal vielleicht irgendjemand fragen, der sich ja nicht da endgültig irgendwie beantworten. Da arbeitet in dem Bereich. Bereich Jauche. Ja. Spezialisiert auf Jauche. Genau. Ich bin nur mal in die Jauchegrube gesprungen, aus Versehen. Nee. Aus Versehen. Und? Wie hat's geschmeckt? Ich habe es nicht gegessen. Also ich bin, ja, nur, ich bin reingesprungen, vielleicht ja, bis zum Knie. Aha. Das war aber auch, wie gesagt, ein Zufall. Da war eine Mauer davor. Ich bin über die Mauer gesprungen. Ja. Und dann rutsch mal ein bisschen rüber. Dann muss ich den immer so umdrehen, weil sonst kriege ich gleich irgendwie noch so ein... Genau, ja. Halt. Ja. Ja, genau. Ein Steifen. Steifen halt. Knox. Ja. Schönen Gruß, falls du zuhörst. Aber ich glaube nicht, ne? Ja, der hört nur seine eigene Sendung. Der klatscht sich jetzt wahrscheinlich gerade die Schenkel wund. Ja. Wahrscheinlich. Das ist ja genau sein Humor. Fucking Angie. Ja. Ach ja. Ja, was wollte ich noch erzählen? Was wollte ich noch erzählen wollte ich nichts. Ich wollte nur Fragen stellen, ne? Obwohl ich ja gar keine Fragen auf Lager habe. Hau raus. Du hast mir erzählt, dass du keinen Spätdienst hast oder sowas, ne? Und deshalb kannst du kommen oder sowas Ähnliches war das, ne? Korrekt, ja. Aber ja, das ist wieder diese alte Geschichte. Ja. Ich glaube, du hast schon sehr oft Leute in der Sendung, die im Pflegeberuf arbeiten. Genau. Was vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass exorbitant viele Punkrocker auch soziale Berufe machen. Ja, warum denn eigentlich? Das ist asozial eigentlich. Eigentlich ja, das müsste man ja irgendwie nach außen, auf dem Finanzamt außen arbeiten. Das wissen ja die Leute nicht, dass wir eigentlich alle total sozial sind. Aber wir wollen die Leute auch gerne im Glauben lassen, ja, dass wir alle mega asozial sind. Arbeitest du also im Pflegeberuf? Richtig. Und siehst du dich als sozial an oder machst du das, weil das jetzt denkst, dass es das irgendwie... Hast du irgendeine soziale Ader oder? Schon. Also, ja? Es liegt mir. Ja. Es liegt mir, also ich privat nicht, aber im Job total. Ja. Ja, das ist schön. Da hat man beruflich, danach kann man dann irgendeinem Penner vorbeigehen und sagen: Nö, gibt's nichts. Ja, genau. Ne? Spuck ich den an so. Ja. Hey, Feierabend, Alter. Richtig. Ja, ja, sozial auf der Arbeit und ja. Punkt. Genau, wenn die Uhr dann abgelaufen ist, so Dienstschluss. Ich verlasse das Krankenhaus. Genau, wisch dann auch selber ab. Ja. Ich pack ich den Pimmel raus und ja. Geht's los. Bier am Hals. Ja, ja, wie man dann in der Doku sieht. ja, ich weiß auch nicht. Das ist, man kann das durchaus beides. In jedem Menschen schlummern ja verschiedene ja. Ichs. Ja. Und ich finde das gut, kombinierbar. Also ne, ich habe dann auch noch so einen Nebenberuf als Tätowierer, aber damit will ich nicht langweilen, weil da hat es ja neulich auch hier von, ich glaube von Cannibal Krach. Ne? Genau, ja. Er war auch Pfleger und Tätowierer. Also das stimmt. Ist alles so immer ja. Das Gleiche. Also eigentlich ja. Irgendwie gibt es da so scheinbar ja, aber wenn man sich denkt, ja, tätowieren lässt, dann ist es ja eigentlich jemand, der im Pflegeberuf arbeitet oder gerade im Krankenhausbereich ist er eigentlich am besten, weil der kennt sich ja aus so mit der ganzen Sterilisation und, ne, und das ist von Vorteil. Ja, ist ein Anatomie Vorteil, ja. Und Hygiene. Genau, Hygiene. Grundvoraussetzungen ja. Sein, bevor man das anfängt. Wobei natürlich ein Tätowierer heutzutage nichts können muss eigentlich. Ja. Er muss sich einfach nur selbstbewusst dem Kunden präsentieren und dem erzählen. Ja, das sieht dann in, wenn es abgeheilt ist, sieht das dann gut aus. Aber jetzt im Moment sind die Linien halt noch wackelig, weil das mit dem Abheilen zieht sich das noch zusammen. Also. Ja, ja, man genau. Muss einfach nur gut verkaufen. Ja, das wird heller. Das wird heller. Richtig. Das ist genau. Kein dunkler. Nee, das ist jetzt ne, einfach nicht. Ich bin ja, auch nicht ausgerutscht, sondern ja. Du hast gezuckt. Ja, so. Genau. Man muss immer dem Kunden die Schuld geben. Ja. So. So wie halt eine Pflege auch. Ja, genau. Wenn du einen umbringst, ja. Haben tja. Krankenhäuser gute Anwälte, die dich da rausholen. Der war ja eh schon am Abnibbeln. Ja, genau. Kommt eh nichts mehr machen. Richtig. Ja. Oder du spielst halt so, manchmal haben die auch so ein Helfersyndrom, so Pfleger, die spielen die gerne mal den Todesengel, geben eine Medikamentendosis, die nicht ganz so was ja eigentlich verträglich ist. Was ich Leben. Nicht kapiere, ne? Weil eigentlich, ja, da kommt ja eh wieder der Nächste. Ja, aber die denken also ja, das ist ja die ist tun ja denen damit einen Gefallen. Never-ending ne? Story, ne? Die können das Leiden nicht ertragen, manche. Ja. Sind selber vielleicht psychisch labil und psychisch instabil. Schade, ja. Das habe ich gar nicht in meine Liste aufgenommen, was ich heute spielen will. Was denn? Wenn du das spontan noch könntest, Asta Kask mit psychisch instabil. Ganz großartig. Ich liebe ja Asta Kask. Ehrlich? Schon immer. Ich habe mich immer gefragt, wer liebt das eigentlich? Ja, ich. Asta... Astercast, kennst du die überhaupt? Das ist irgendwie so Schwedenpunk. Schwedenkräuterpunk. Ne? Ja, ja. Schwedenkräuterpunk, ne? Guck mal, aber ich hab doch so viel von denen. Spiel dieses Jahr, so viel von denen? Weil die mal, verdammt gut hier, sind. Weil hallo. Die verdammt richtig gut sind. Scheiße. Es gibt eigentlich kein Album von denen, was nicht gut ist. Selbst die neuen. Nach 30 ja. Jahren sind immer noch gut. Ja. Und die spielen ja dieses Jahr auf dem Ruhrpott Rodeo. Ja, guck mal, hier Psychix. Instabil, ja, siehst du mal. Hast du sogar richtig ausgesprochen, ja. Rationer hast. Ja, Wahnsinn. Cool. Ja, ich bin begeistert. Ja, ich auch. Und gleich, wenn du das hörst, denkst du dir, Mensch, warum habe ich die eigentlich noch nie gehört, so richtig? Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Ich meine, du bist ja auch ein paar Jahre älter als die ich. Die habe ich. Vielleicht sagst du, ach. Das ist ja ein uraltes Lied, ne? Ja, ja, 79 oder was? Keine Ahnung. Ja. Das habe ich noch aus einer Zeit, glaube ich, das war so um die 2000er rum. Irgendwie habe ich irgendwie Kontakt gehabt mit einem Schweden. Ja. Da haben wir uns gegenseitig MP3s auf CDs gebrannt zugesendet. Okay. Per Post. Ja, die einzige ältere Punkband aus Schweden, die ich noch kenne, wären Evergrön. Evergrön habe ich auch. Aber von denen habe ich nichts. Ich habe alles aus Schweden. Musst du mir gleich mal auf meinen Stick tun. Ich habe gleich mal Evergrön auf dem Stick. Mach ich. Danke. Nach der Sendung aber. Cool. Geilo. Astercast, deshalb heißen ja Rasterknast, Rasterknast, ne? Wegen Astercast. Ich glaube schon. Und die Melodien, die verwenden, sind auch erstaunlich ähnlich. Oft. Ja. Vielleicht haben sie sich da ein bisschen bedient. Ja. Ja, das sieht man, da sind wir wieder. Das sind wir wieder irgendwie, ne? Und wir haben noch was Gemeinsames entdeckt. Wir kommen alle beide aus dem Grafikbereich, ne? Warte, da wird gerade noch einer aus weggeschlossen. Print. Von den psychisch Instabilen. Ja, Print-Grafikbereich. Ja, ist so. Dann ist wahrscheinlich auch das ganze Plattenzeug, also diese ganzen Layouts und alles, Bandname, Logo und alles aus deiner Feder. Schätze ich mal, das oder? Das Bandlogo habe ich mit dem Pinsel gemalt, tatsächlich, aber sonst ist eigentlich auch unser Schlagzeuger, der Gabo, ein großartig begnadeter, wie sagt man, Grafikdesigner, ja. Ja. Der macht auch sehr viel für uns, öffentliche Arbeit, öffentlichkeitsarbeitstechnisch und auch gestalterisch. Ja. Also auch dieses knallrote Cover mit Schwarz, sehr reduziert, kommt aus seiner Feder und vieles anderes an Bandfotos und auch unsere ganzen Musikvideos bei YouTube hat er gedreht, zumindest größtenteils und Ja. Ja, die sind auch sehr viel Talent. Aufwendig gemacht, ne, die Musikvideos. Nee, überhaupt nicht. Das ist das Ding. Mit einer kleinen Fotokamera waren die ersten so, zack, zack, einen Drehtag schneiden, fertig, raus. Ja, weil man es kann. Genau, das sieht man. Ja, weil man es kann, ja. Deshalb geht es halt schnell. Vielleicht schnell, noch einmal gerade mit After Effects ein bisschen die Farben verändert. Ja, klar, aber wenn halt einer. Denken alle, boah, geil. Ja, weil es halt einer kann. Ganz genau. Dann geht es halt schnell. Gelernt ist gelernt. Ja, genau. Ja, der studiert das jetzt auch und schade, dass er heute Abend nicht hier ist und mich unterstützt. Dafür sage ich jetzt... Ach, du brauchst keine Unterstützung heute Abend, oder? Er war der Schlagzeuger von Serbischer Meinhof. Ah, ja. Das wird ihn ärgern. Ja. Mensch. Ja, das versendet sich. Das weiß danach keiner mehr. Genau. Ja, keine die Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch nicht so lang wie deine Sendung jetzt. Also eine Stunde. Was? Ich habe nicht zugehört. Eine Stunde? Ach so. Eine Stunde? Ja. Eine Stunde geht deine Sendung. Ja. Wer hört denn schon eine Stunde zu? Noch 20. Was eigentlich mit dem Hoshi? Ja. Ist der überhaupt da? Nee, der ist nicht da. Der was ist wahrscheinlich gerade irgendwie. Nicht, dass ihm was passiert ist. Ja, da müssten wir jetzt vielleicht mal die Polizei rufen, ne? Wenn wir wüssten, wo er wohnt. Also ich habe schon ein bisschen Angst, so, dass dem Hoshi was zugestoßen ist, wenn er nicht im Chat ist heute. Ja. Tja. Tja. Ja, du. Aber es geht auch ohne ihn. Heute die erste Sendung. Heute die erste Sendung, glaube ich. Aber bereichert aber die Sendung eigentlich immer. Ja, seit einem Jahr ohne Hoshi. Seit wann machst du die Sendung? Seit einem Jahr. Echt erst? Nee, Quatsch. Komm schon. Ah, der Hoshi ist da. Ah. Endlich. Dude. Hier. Welcome. So, Hoshi. Endlich. Ja, hätte mich auch gewundert, ne? Das wäre die erste Sendung seit einem Jahr ohne Hoshi. Ja. No go. Nee. Ja, Hoshi, stell mal eine Frage hier. Hier sitzt der Chris von Fucking Angry hier bei Pogo Radio und bei Mutterfunk oder bei live bei punkrockersradio.de. Keine Frage ist zu krass. Ja, frag ihn. Wir haben Zeit, wir können warten. Wir haben noch 20 Minuten, ja. Wir können auch noch einen Schwedenkräuter trinken in der Zwischenzeit, ohne dass ich das schlimme Wort sagen muss, weil es mir auch ein bisschen zuwider ist. Ja, es gibt ja mehrere schlimme Worte, ne? Hast du denn vielleicht auch noch andere schlimme Drinks hier? Oder ist das nee, es gibt noch, was anderes. Das ist aber so ein Zwetschgenwasser, das schmeckt aber leider gut. Vielleicht kann man die auch miteinander mischen. Ach so. Oh, das wäre ja abgefahren. Zwetschgen und Schwedenkräuter. Ja. Schweden-Zwetschge. Schweden. Ja, jetzt nochmal, also du bist, du kommst aus dem grafischen Bereich, so wie ich, und dann hast du irgendwie gesagt, du machst jetzt irgendwie auch irgendwie was Soziales, irgendwie im Pflegerischen. Richtig, der Zivildienst ist schuld, Urlaub auf Kosten vom Staat. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Ja, da rutscht. Hör ich auf die Faschos und. Das sind ja die greifen nicht so. Sind ja die meisten reingerutscht durch ihren Zivildienst, ne? Aber jetzt gibt es ja keinen Zivildienst mehr. Das war ein super halt Rekrutierungsprogramm von der Regierung auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall gibt es halt jetzt nicht mehr. Und jetzt hoffen sie halt, dass so viele Flüchtlinge wie möglich, die halt hier irgendwie freiwillig Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und Prostituierte auch. Ja, dass die halt dann. In die Pflege. Weil die haben ja vor nichts Angst. Den ekelt ja vor nichts. Deshalb können sie auch gut in der Pflege arbeiten. Nee, ich finde es auch voll okay, weil warum sollen nicht auch ältere und vielleicht nicht körperlich ganz so gesunde wie wir nicht auch so Spaß haben, ne? Wenn du weißt, was ich meine. Okay. Nein. Bullshit. Also die Pflege an sich ist immer noch ein wunderbarer Beruf. Verschrien als schlecht bezahlt, was stimmt. Und die Politik kündigt seit Jahrzehnten an, da was dran ändern zu wollen. Und ich glaube immer noch daran, dass das irgendwann mal der Fall sein wird und die Leute so bezahlt werden, dass sie auch mit diesem Job nicht einen Zweitjob brauchen, um zu überleben. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Ja. Und das ist generell, glaube ich, ein ganz gutes Motto, dass man trotz, dass es alles eigentlich scheiße ist, man nicht den Mut verliert. So. Ja. So, selbst, wenn man sich selbst anlügt, ne, dann ist, oder wie ähnlich. Ja. Genau, nee, man muss einfach den Staat zurück anlügen und bescheißen, dann klappt halt alles. Mhm. Ja. Okay, er hat eine Frage. Was geht ihr zu Karneval? Fragt die Punkstelle. Keine Krawall, das ist eine gute Frage. Ja, nächste Woche ist ja wieder Sendung, ne? Montags ist ja dann der Rosenmontag. Da versuche ich irgendwie noch Gäste aufzutreiben, die genauso wie ich sich um sowas einen Scheiß scheren. Ja. Und Ich habe im Angebot die Band Incoming Leergut. Die haben aber nicht geantwortet. Genauso wie die Band 100 Blumen. Okay. 100 Blumen. Wir haben 1000, glaube ich. Nee, die heißen anders. Ah, heißen die sogar 1000 Blumen? 1000 Blumen. 10.000 Blumen. Ja, wir haben schon zweimal mit denen zusammen gespielt. Ja. Auch ganz nette Leute. Ah, super. Ja. Passen sie ja in die Sendung. Auch prima, dass sie sich jetzt ein bisschen vom Elektro distanziert haben. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Weiter so. Ich kann euch da nur bestärken. Echte Instrumente rocken. Aha. Und Karneval, ey, da sprichst du gerade was an. Ja. Ich habe ein bisschen Angst immer davor, aber es gibt zum Glück in Bonn nicht nur das Bla und das Kult, sondern auch noch das Limes. Mhm. Zuletzt leider negativ in den Schlagzeilen im Internet aufgetaucht, aber warum? Die verweigern sich Karneval und spielen gut Punkrock-Musik unter anderem. Warum? Ja. Blödes Thema. Okay. Nee. Wir müssen jetzt hier keine sowas ausweiten. Ne? Es wurde ihnen Antisemitismus vorgeworfen. Ach so, ja. Ja. Mhm. Was ich jetzt, weil ich den Besitzer sehr gut kenne und ein guter Freund von mir ist, absolut dementieren kann hiermit. Okay. Aber, das ist doch schon mal was. Es war einfach eine blöde Situation, die von dem Besitzer nicht so gehandhabt wurde, wie sich das von Gästen gewünscht wurde. Ja. So. Es sei hiermit dementiert. Aber kein Mensch ist zum Glück unfehlbar. Mhm. Und somit ist dieses Thema abgehandelt. So, der Horsche hat eine Frage. Ne? Gibt es noch Oddballs Band aus Bonn? Kenne ich nicht. Für das ein Insider? Kenne ich nicht. Frage, kannst du, warte mal, jetzt kommen die Fragen hier. Ne? Ja. Kannst du nachvollziehen, dass manche Pflegekräfte Senioren misshandeln? Also ich kann das sagen, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Seniorenheim zugeht. Mhm. Ich glaube, die sind ganz massiv unterbesetzt und die müssen viele, viele Schichten schieben für ihre kranken Kollegen, die sich krank melden, weil sie echt sonst selber zugrunde gehen würden. Ja. Und das müssen dann einige wenige kompensieren. Und dann liegt das in der Natur des Menschen, dass dann vielleicht ab und zu mal Emotionen auch hochkochen und das sich in Misshandlungen niederschlägt. Ich selber kann es nicht nachvollziehen, weil ich habe schon Aggressionen gehegt gegen meine Patienten, aber ich habe die nicht an den Patienten ausgelassen, sondern habe die anderweitig zum Beispiel durch das Machen von Punkrock rausgelassen. Das klappt hervorragend. Ich kann die Frage beantworten, im Gegensatz zu einem Krankenhaus, wo die Kranken rein und rausgehen, ist es im Pflegeheim so, dass die teilweise 10 Jahre oder noch länger oder richtig, 20 Jahre da drin sitzen und die Pflegekräfte natürlich auch lange Jahre drin arbeiten und da baut sich natürlich eine zwischenmenschliche Beziehung auf. Ja, viel Frust auch. Und Menschen sind ja allgemein bekannt, nicht immer nur nette Menschen, auch Leute, die gepflegt werden müssen, können Arschlöcher sein. Genau, das kann man halt in einer halben Stunde Vorstellungsgespräch nicht immer ausschließen, dass man dann jemanden einstellt, der eventuell Leute zu quälen. Nicht nur der Pflege, sondern auch die zu pflegende Person. Ja. Kann ein Arschloch sein. Das ist absolut richtig. Aber als professionelle Pflegekraft musst du genau darüber stehen. Genau. Aber diese Professionalität, die versagt dann in dem Moment, wenn du an einem Punkt bist, wo du nicht mehr weiterkommst. Okay. Wie du jetzt gesagt hast, mit bist überfordert. Ja. Ja, du kannst nicht mehr. Du kannst nicht zurückscheißen. Ja, wo Menschen aufeinander geraten, entstehen Konflikte und Misshandlung heißt ja zum Beispiel, wenn einer ständig klingelt und du sagst irgendwann mal, jetzt gehe ich nicht mehr auf die Klingel, weil der will immer nur, dass ich sein Fernseher umstelle und oder sonst irgendwas. Oder so Tyrannen. Tyrannen, ja. Und die das halt auch gezielt ausnutzen, die auch dieses ins Gesicht sagen. Ja. Dass sie dich damit ärgern wollen. Genau. Und da ist natürlich irgendwann mal der Bogen überspannt. Das ist eine ganz normale zwischenmenschliche Geschichte. Mhm. Die kann man natürlich dadurch aus dem Weg räumen, indem man halt mit einem Kollegen redet und sagt, ey, geh da mal hin, ich kann ihn nicht mehr sehen. Und so gibt es halt. Aber wenn da kein Kollege da ist, dann. Ja, und so gibt es halt auch bei uns, die sagen, wir gehen da nicht mehr rein, weil ich bringe den sonst um. Genau, das ist halt auch schon also übertrieben. Wird von manchen Leuten halt schon als eine Form der Gewalt angesehen, wenn man dann die Klingel ignoriert manchmal. Aber ich finde, das ist auch sehr wichtig, damit man nicht zum Mörder wird. Ja, genau. Also wie gesagt, also wo Menschen aufeinanderprallen, da entstehen halt Konflikte und da ist es... Genau, und man kann halt als Pfleger denen nicht immer aus dem Wege gehen, sondern muss sich denen stellen. Und da braucht es schon ein extrem gelassenes Gemüt, sage ich mal, um da immer in allen Situationen die Kontenance zu bewahren. Ja, gelingt nicht jedem, ja. Aber ich finde, das ist halt eine Kunst in diesem Job. Man braucht halt auch, nach Feierabend braucht man halt auch seinen Ausgleich und braucht dann halt auch sein, wie du sagst jetzt irgendwie, du machst Punkrock. Ja. Lässt da die Sau raus. Ja, andere Leute nehmen und Drogen. Die ja, andere Leute nehmen Drogen. Ja. Ja, oder ja, irgendwie hat jeder so seinen Ausgleich und den braucht man halt. Aber wenn das halt alles nicht zutrifft und ja, so ist es halt. Genau. Alles menschlich. Und mittlerweile werden ja auch, sag ich mal, Leute etwas schneller eingestellt, schon als noch vor ein paar Jahren, weil halt wirklich die Stellen sonst nicht besetzt wären. Da greift man halt mittlerweile auch schon mal auf Leute zurück, die man vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht genommen hätte. Aus Grund, ja. Was weiß ich was, ne? Da weiß ich nicht, was sich die Arbeitgeber so denken. Aber da werden mittlerweile Leute eingestellt, ich glaube, die werden in der Pflege eigentlich nicht so gut aufgehoben. Das wissen die selber nicht, das muss man denen sagen. Ne? Ja. Ist so. Das ist so. Ja. Ganz oft habe ich Leute gesehen, die sich für einen Pflegeberuf bewerben, die selber mit sich selber nicht im Reinen sind und deswegen auch nicht gut sich... Nicht im Reinen vielleicht sind? Vielleicht dieses Helfersyndrom. Ja, ja, oder die halt jemand... Helfersyndrom ist schlecht. Pflegen, waschen sollen, aber selber irgendwie seit 7 Tagen nicht mehr geduscht haben. Gut, das dann ist mir noch nicht unter die Nase gekommen, zum Glück, aber es sind meistens eher so Sachen, dass die zum Beispiel selber... weiß ich nicht. Ich arbeite jetzt zum Beispiel in der Psychiatrie. Ja. Und wenn da sehr psychisch labile Personen arbeiten, dann ist das für die sehr schwer zu ertragen, das Leid der anderen irgendwie nach Feierabend auszuknipsen und zu sagen, so, jetzt ist Feierabend und jetzt mache ich mein Ding. Sondern nee, die rufen dann auch noch nach Feierabend auf der Arbeit an und erkundigen sich nach Patient AB. Dann ist es vielleicht wichtiger, die tauschen vielleicht mit Patient AB ihre eigene persönliche Telefonnummer aus, um denen zu helfen. Dann ist vielleicht wichtig, dass man halt auch nicht zu viel Empathie hat. Ja, oder die Empathie genauso wie das Soziale an sich ausschalten kann auf Knopfdruck. Ja. Und dann nach Feierabend ein asozialer Scheißkerl sein. Also nein, das ist alles Quatsch. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe auch nicht so viel Empathie. Also ich habe Kolleginnen, die dann wirklich heulen, wenn jemand stirbt. Mhm. Von den Patienten? Ja. Okay. Patienten sind bei uns, heißen die Bewohner, weil die halt da auch schon jahrelang wohnen. Ja. Ne? Und sind ja keine Patienten, ist ja kein Krankenhaus, ist ja ein Altersheim. Aber ich heule da nicht, sondern ich sage halt, die Zeit ist halt soweit, ist es soweit gekommen und ich gehe dann nicht traurig nach Hause oder sowas. Okay. Ja, nee, ich auch nicht. Also doch in seltensten Fällen. Also es kommt schon mal vor, dass mich Einzelschicksale schon mal etwas mehr ergreifen als andere. Ja. Ja, weil man hat generell immer mehr Sympathie, sag ich mal, für aber man hat ja wenn man sein Möglichstes getan hat und seinen Job gut gemacht hat, und man kann halt nicht mehr machen, als man eigentlich so machen sollte. Gut, dann ist halt das es eigentlich Glück, dass ich mal bisher immer in, weiß nicht, jetzt fast 10 Jahren Pflege, noch nie den Fall hatte, dass wegen mir einer gestorben wäre. Ne? Ja, das ist natürlich Pflegefehler. Das ist natürlich bitter, ne? Das ist, weil das gibt's ja auch. Ja, klar. Pflegefehler, Medikamente vertauscht oder was weiß ich. Ja. Zack. So eine Situation möchte ich natürlich auch nicht kommen, aber. Dann verhaderst du nämlich, glaube ich, wirklich mit deiner Berufung und deinem Beruf. Ja. Aber bisher ist das immer ganz gut gegangen und macht auch Spaß, weil wir haben sehr viel Durchlauf an Patienten. Es kommen viele rein, es geht wieder viele. Ja. Manchmal bleibt einer maximal so ein Jahr und dann ist man schon wirklich, ne, dann hat eigentlich das System versagt, weil die Station, auf der ich arbeite, ist nicht dafür ausgelegt, dass jemand ein Jahr bleibt. Nee, der muss halt eingestellt werden, ne? Genau. Dass die Medikamente... Und dann hat man die Hoffnung, dass der bald besser wird. Stimmt, und wenn dann, also besser, ne? Ja. So wie die Gesellschaft das gerne hat. Dass die Medikamente halt stimmen. Also es geht nicht um Gesellschaft, es geht darum, dass der halt sich nicht ständig irgendwie, dass der irgendwie nicht schlafen kann. Oder so, dass der nur rumrennt Teufel ihm nicht mehr tagtäglich im Spiegel begegnet. Genau, ja, genau. Ist das dass ein der halt Fall. In sich ruht. Richtig. Ja. Richtig, richtig puppichtig. Ja. Und da versuchen wir als Pflegekräfte unser Bestes. Mhm. Und da ist sehr viel Empathie nötig. Und die kann ich aufbringen. Irgendwoher aus dem tiefsten meines Inneres kann ich diese Empathie aufbringen. Ja. Was ich dafür aber dann privat, dann bin ich ausgebrannt. Dann ist nichts mehr übrig. Muss ich meinen Mitmenschen leider sagen. Ja, der fragte noch irgendwie, kann mir vorstellen, dass manche alten Säcke echt Arschlöcher sind und einem irgendwann echt der Kragen platzt, was in dem Beruf natürlich nicht passieren darf. Gibt es entsprechende Präventionsmaßnahmen? Es gibt diese, jawohl. Ja. Jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Wenn du als eher linksgerichteter Mensch einen überzeugten Neonazi auf Station zu pflegen hast, dann würdest du im Normalleben aus dem Weg gehen oder auf die Schnauze hauen, je nachdem, wie du gerade sozialisiert wurdest. Oder, keine Ahnung, was gibt's noch? Puh, weiß ich nicht. Mit dem Reden, versuchen zu überzeugen, hat ja meistens keinen Sinn. Aber in der Pflege ist das überhaupt alles drittrangig. Da wirst du einfach nur darum gebeten, dem trotzdem eine möglichst professionelle Pflege zukommen zu lassen. Und ja, genau das macht man dann auch. Was war nochmal die Frage? Ich hab's gerade vergessen. Was natürlich nicht passieren. Egal. Präventionsmaßnahmen. Das ist einfach, dass es Team, also die Kolleginnen und Kollegen halt da einen auffangen und dass man sich halt dementsprechend bespricht. Genau, das ist das Team, das ist innerhalb des Teams aber nur. Ja. Und dann gibt es aber noch die Supervision, die dann wirklich geschulte Leute von außerhalb in die Klinik kommen lassen, die dann mit dem Team sprechen und die das moderieren und die sehr gut auf solche, zum Beispiel, wenn man auch Aggressionen hegt gegen einen Patienten, so etwas aufarbeiten mit einem. Ja, die gibt es ja auch gegen Unterkollegen, ne? Und Kolleginnen, das ne? Dass auch, man da versteht sich mit jedem immer so gut, auch im Kollegium, ganz genau. Ja, deshalb gibt es ja die Supervision. Es geht ja eigentlich eher darum, dass man sich im Team halt, dass das Team ein funktioniert. Ein Unparteiischer von außen kommt und das so ein bisschen moderiert und sagt, hier so und so und sprecht drüber. Drüber sprechen ist, glaube ich, immer gar nicht so verkehrt. Mhm. Das kann man, glaube ich, ganz generell sagen im Leben. So wie hier in der Sendung. Genau. Ja. Soll ich nochmal Lied spielen? Wir haben jetzt sehr lange geredet. Ja, Youth Avoider hast du gewünscht. Ne? Ja, ich liebe die Youth Avoiders. Wird hier sehr oft gewünscht und die sind auch wirklich geil. Die kommen aus Paris. Aus der Stadt der ehemaligen Liebe. Genau, und ich freue mich sehr darauf, die bald wieder zu sehen in Belgien auf dem Crossbone Festival. Da spielt ihr? Da spielen die. Ach so. Da fahre ich als Gast hin. Ich bin auch Konzertbesucher. Also nebenbei besuche ich hunderte von Konzerten. Ja. Immer mit meinem Konzert-Buddy Joscha, der auch schon in deiner Sendung war. Ja. Als Background-Tänzer. Mhm. Und der hat mich heute auch leider auch im Stich gelassen, weil er auf ein Konzert wollte. Ja, das spielen wir Youth Avoider. Und danach spielen wir noch ein Lied von Fucking Angry. Mal gucken, wie die Zeit genau, kommt. Genau, ne? Rockst du durch. Ey. Ja. Das Mikro wieder hoch. Ja, das war's schon wieder. Verdammt kurze Lieder heute in der Playlist. Das war Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn es heute nicht der 3.2. ist, dann habe ich meine Wiederholung oder wir sind hier live bei Punkrockers Radio. Und neben mir saß der Chris von Angry. Fucking Angry. Ja, genau. Fucking Angry. Oder Ficking oder Fucking. Ja, auch immer. Genau. Ja, danke, dass du da warst. Ich hoffe, das war nicht die letzte Sendung mit dir. Ja. Komm mal wieder vorbei. Und du hast ja gemerkt, du brauchst nicht deine ganzen Bandkollegen. Nee, wir haben genug Gesprächsstoff gehabt. Ja. Redestoff. Ja. Sehr gut. Freut mich. Ich wollte eigentlich gerne noch Songs spielen für den Max von Rilrek. Ja. Unseren Labelchef, weil er so gerne Snuff hört, wollte ich ihm mal was Gutes tun. Aber ich würde eigentlich jetzt doch ganz gerne lieber Dean Dirk hören, weil ich die selber noch besser finde. Aber ich wollte jetzt was von Fucking Angry spielen, damit ihr nicht zu kurz kommt, ne? Ja, ich finde, das muss nicht sein. Ich stelle hier euch vor und mache da Werbung und so, und, ne, dass ihr da groß rauskommt. Ja, aber rauskommt. Es lief ja schon ein Song von uns. Also ja, stimmt. Auch nicht omnipräsent sein. Der Rest könnte alles bei Bandcamp, glaube ich, genau, runterziehen. Bei Bandcamp, ne? Oder anhören. Sogar bei Fatzebook ja. Und was es sonst überall gibt. Über YouTube. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und geht mehr auf Konzerte, wollte ich noch gesagt haben. Ja, macht es. Alle. Ihr alle. Ja. Zum Beispiel aufs Freiraumkonzert in Bonn-Beul oder aufs, ich weiß auch nicht, geht mal auf Konzerte, auch überhaupt unter der Woche und ja, und immer. Nicht so die ganze Zeit im Internet rum. Das 5 bis 8 Euro meistens für die Eintritt Augen. Bei Punkrock und dann kann man das schon mal machen. Und esst mehr Möhren. Und trinkt mehr Schwedenkräuter. Ja. Tschüss.